wirst sehen, dein Leben fängt erst richtig an. Auch wenn du es heute noch nicht erkennen kannst, glaub daran, es wird schöner, als es jemals war. Denn ich bin da. Mach die Augen zu und lieg in meinem Arm, wenn's auch aussieht, als ob alles sinnlos wär. Mach die Augen zu, ich halt dich fest und warm. Lass dich einfach fallen und denk an gar nichts mehr. Heute glaubst du nichts und niemand kann dich trösten. Ich weiß selber ganz genau, wie weh das tut. Mach die Augen zu und glaub mir, wenn ich sag, morgen wird alles gut. Mach die Augen zu, ich lass dich nicht im Stich und ich helf dir, deine Angst zu überstehen. Mach die Augen zu und alles findet sich. Du gehörst zu denen, die nicht untergehen. Heute glaubst du, du kommst nie mehr auf die Beine. Doch du ahnst nicht, welche Kraft noch in dir ruht. Mach die Augen zu und schmieg dich nur an mich. Morgen wird alles gut. Und ich werde alles geben, damit du nichts vermisst. Und ich werde dafür sorgen, dass dein Leben Tag für Tag glücklich ist. Ich bin für dich da. Und ich werde unbeirrbar zu dir stehen. Ja, ich bin da. Und dann kann uns beiden gar nichts mehr geschehen. Denn von heute an gehen wir den Weg gemeinsam. Und der eine gibt dem anderen Halt und Mut. Mach die Augen zu, du weißt, wir haben uns. Morgen früh wachst du auf und du weißt, es ist gut. Morgen wird alles gut.